Als er das Büro betrat, sah die Sekretärin auf und machte sofort eine finstere Miene. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es heute für die Dokumente zu spät ist. Die Sachen sind schon seit gestern oben. Die Kommission bespricht sich gerade, in einer Stunde erscheint bereits die Liste für die Gespräche heute Nachmittag. Und da werden Sie leider nicht dabei sein.« »Schon gut«, sagte Carlo, »ich weiß. Ich habe die Sachen auch gar nicht mehr bekommen. Trotzdem«, er zögerte und nahm seinen ganzen Mut zusammen, »ich wollte fragen, ob ich nicht vielleicht doch mit Frau Heinigen...« »Ausgeschlossen«, unterbrach ihn die Sekretärin. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass gerade die Sitzung der Kommission stattfindet. Frau Dr. Heinigen ist die Leiterin.« Carlo gab auf. Es hatte keinen Zweck. Raus hier und die Sache abhaken. Er wollte sich schon umdrehen, aber dann fielen ihm die Unterlagen ein. Die wollte er auf jeden Fall zurückhaben. »Dann hätte ich gerne meine Mappe wieder.« Die Sekretärin verdrehte unwillig die Augen. »Die ist jetzt irgendwo oben, wahrscheinlich schon aussortiert. Wenn Sie vielleicht morgen oder übermorgen...« Jetzt war es Carlo, der die Sekretärin unterbrach. Er hatte keine Lust, noch einmal hierher zu kommen. Basta. »Es ist dringend«, log er, »für eine andere Bewerbung. Verstehen Sie?« Endlich stand sie auf. »Warten Sie einen Moment.« Sie ging in das Nebenzimmer. Carlo hörte durch die offene Tür, wie sie eine Nummer wählte und nach Frau Heinigen fragte. Dann ein paar Sätze. Er hörte seinen Namen, den Rest konnte er nicht verstehen. Plötzlich stand die Sekretärin wieder in der Tür, den Telefonhörer immer noch in der Hand. »Herr Moreci, Frau Dr. Heinigen möchte mit Ihnen sprechen«, sagte sie, ohne die Miene zu verziehen. Carlo ging um den Schreibtisch herum und nahm den Telefonhörer.